Österreich bleiben muss. Von Sozialismus und Nationalismus spricht und wer auf den Altar seines Denkens den nationalen Sozialismus zu stellen gewöhnt ist, Nationalismus oder Sozialismus. Für uns ist Patriotismus die Parole. Ganz gewiss nicht aufgrund dieses derzeit bedingten Vertrags fordern wir die Anerkennung unseres Rechts. Maßgebend muss bleiben, verfestigen des österreichischen Volkes und die unabänderliche Überzeugung seiner verantwortlichen Führung, dass unser Österreich, Österreich bleibt uns. Aber das, was wir haben, das wollen und werden wir behalten. Gewiss nicht aufgrund dieses derzeit bedingten Vertrags fordern wir die Anerkennung unseres Rechts. Maßgebend muss bleiben, verfestigen des österreichischen Volkes und die unabänderliche Überzeugung seiner verantwortlichen Führung, dass unser Österreich, Österreich bleiben muss. Österreich bleibt uns! Unabänderliche Überzeugung seiner verantwortlichen Führung, dass unser Österreich, Österreich bleibt uns!